بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا. Wie wir uns dann gewöhnt haben, inshallah, wollen wir immer auch ein paar Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam lesen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala dadurch unsere Sitzungen segnen. Das ist letztendlich, woraus wir die ganzen Informationen schöpfen. Natürlich über den Umweg im positiven Sinne über die Gelehrten, rahimahullah ta'ala. Wir schauen uns jetzt Kapitel 39, Hadith Nummer 77 an. Überschrift: mit dem restlichen Wasser einer Frau den Wudu durchführen. Hier geht es grundsätzlich darum, über die berühmte Thematik, wenn man den Wudu, eine komplette Reinigung, komplette Tahara vollzogen hat, ob das Wasser, das da übrig bleibt, immer noch Tahur ist oder ob es Tahir geworden ist, dadurch, dass man es benutzt hat. Sprich, darf man das Wasser danach noch einmal für eine Waschung verwenden oder nicht? Und wenn ja, gilt das dann für alle Fälle oder gibt es einen Unterschied zwischen Mann und Frau? Das sind die Thematiken diesbezüglich. Und hier berichtet uns Aisha, sie sagte, radiallahu anha: ich vollzog zusammen mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam aus einem Behälter den Ghusl, als wir beide Junub waren. Und aus diesem Hadith entnehmen wir, dass sie beide dasselbe Wasser benutzt haben und dass durch die Verwendung des Wassers der einen Person der Ghusl oder das Wasser für die andere Person nicht die Tahuriyya verlor, ja, diese Reinheit verlor, um sich dadurch zu waschen. Aber das ist ein Paradebeispiel dafür, dass man nicht zu schnell urteilen soll, denn der Gelehrte betrachtet alle Überlieferungen zusammen und analysiert sie, ordnet sie und kommt dann zu einem Ergebnis. Ja. Das ist natürlich ein klassischer Fehler für einen Anfänger, dass er einfach so ein Hadith liest und direkt daraus urteilt und sagt, die richtige Ansicht ist das und das nicht. Nein, es gibt andere Überlieferungen. Und die zweite, das war die erste Überlieferung. Die zweite Überlieferung ist von Subayya al-Juhaniya. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und ich schöpften aus einem Behälter abwechselnd Wasser für den Wudu. Diese Überlieferung natürlich stärkt die erste, aber hier geht es um den Wudu, im ersten ging es um den Ghusl. Die nächste Überlieferung ist von Ibn Umar radiallahu anhuma. Er sagte, die Männer und Frauen pflegten zur Zeit des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, Musaddad sagte, aus einem Behälter gemeinsam den Wudu zu verrichten. Ja, dieser Hadith stimmt überein mit dem ersten, mit dem Hadith, dass Aisha mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das macht. Ja, dass sie beide aus dem gleichen Behälter schöpften. Und mit Männer und Frauen nicht gemeint, dass sie Fremde waren, sondern dass sie eben, wie im Hadith von, das Beispiel von Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Aisha, ist ja ein Beispiel dafür. Es geht einfach darum, dass der Überlieferer hier sagen möchte, durch die Verwendung von Tahur-Wasser für eine Tahara wird die Eigenschaft Tahur nicht, verschwindet die Eigenschaft von Tahur nicht. Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, sagte, wir, das heißt wir Männer und die Frauen, pflegten zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam aus einem Behälter den Wudu zu verrichten, indem wir unsere Hände darin eintauchten. Ja, und das sind praktisch jetzt alles Überlieferungen, die das erlauben. Und jetzt kommt Abu Dawud und sagt, 40. das diesbezügliche Verbot. So. Also gibt es verbietende Überlieferungen. Und jetzt kommt natürlich der Faqih und überlegt sich, wie versuche ich diese Hadithe miteinander in Einklang zu bringen, die sich scheinbar widersprechen. Dort heißt es, Humayd al-Himyari sagte, ich traf einen Mann, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam 40 Jahre lang begleitete. So wie ihn Abu Huraira begleitete. Das heißt, so eng wie ihn Abu Huraira begleitete. Er sagte, Allah, wissen wir nicht wer, wen er damit meint, spielt auch keine große Rolle, weil wir gesagt haben, gelernt haben, dass die Sahaba alle vertrauenswürdig sind. Aber könnte jemand sein wie Abu Bakr, radiallahu anhu. Ja, gut, 40 Jahre lang muss natürlich vor der vom Islam, Abu Bakr war auch vor dem Islam schon mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bekannt, ihm bekannt. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verbot, dass eine Frau sich mit dem restlichen Wasser eines Mannes wäscht oder auch, dass ein Mann sich mit dem restlichen Wasser einer Frau wäscht. Musaddad fügte hinzu, sie sollen gemeinsam schöpfen und nicht hintereinander. So, also haben wir jetzt hier einen verbietenden Hadith und vorher hatten wir erlaubende Hadithe und Musaddad versucht, die Sache jetzt in Einklang zu bringen und zu sagen, gemeint ist mit dem Verbot, das ist seine Ansicht, er sagt, gemeint ist mit dem Verbot, dass dies eben hintereinander geschieht und nicht miteinander gleichzeitig. Denn gleichzeitig ist es erlaubt, wie Aisha gesagt hat, aber dieser Hadith weist wohl offensichtlich eher darauf hin, dass es nacheinander geht. Dann haben wir noch einen Hadith von Al-Hakam ibn Amr Al-Aqra. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verbot, dass ein Mann mit dem restlichen Wasser einer Frau den Wudu vollzieht. Okay. In diesem Fall wird nur die eine Seite betrachtet. Die Seite des Mannes, dass es ihm verboten ist, mit dem restlichen Wasser einer Frau den Wudu zu vollziehen. Und zusammengefasst, wie wir es im Fiqh auch gelernt haben, ist dieser letzte Hadith eigentlich der entscheidende. Und deswegen ist diese Thematik zusammengefasst. Es geht darum, dass man nacheinander, nachdem also eine Frau eine komplette Tahara vollzogen hat, ein Mann mit dem übrig gebliebenen Wasser eine Tahara vollziehen will. Und dass es um eine Frau geht, bedeutet, dass es nicht um ein Mädchen geht, also muss sie Baligha sein, okay? Und dass sie das alleine macht, gemeint ist nicht in Khalwa, sondern alleine, das heißt, sie benutzt das Wasser alleine. Sie benutzt das Wasser alleine, ohne dass jemand anderes, ohne dass der Mann, der eben danach davon profitieren will, das benutzt. Das haben wir gesagt. Und dann geht es drittens um eine komplette Tahara. Wenn sie jetzt zum Beispiel das nur teilweise machen würde, dann würde das diese Regel nicht greifen. Und wir haben gelernt, dass es weniger darum geht, dass die Tahuriya-Eigenschaften nicht mehr vorhanden sind, sondern es eigentlich ein Hukum Ta'abbudi ist. Das heißt also, das ist eine Sache, die Allah uns subhanahu wa ta'ala auferlegt hat, ohne dass wir wirklich wissen, was die Weisheit dahinter ist. Dass es eine Weisheit gibt, ist sicher. Weil Allahs Taten, Allahs Regelungen, Urteile, Anordnungen sind immer sinnvoll. Ja? Nur nicht immer wissen wir es. Wenn wir es nicht wissen, sagen wir Ta'abbudi. Dann ist einfach eine Ibadah fertig. Aber es gibt eine Regel, warum müssen wir beten zwischen der Zeit und nicht vorher und nicht nachher. Alles hat seinen Sinn. Nur manchmal wissen wir den Sinn nicht, manchmal wissen wir. Das ist der einzige Unterschied. Und wenn wir sie nicht kennen, heißt nicht, dass es keinen gibt. Das ist die Zusammenfassung dieser Thematik. Allah weiß am besten Bescheid. 41. Den Wudu mit Meereswasser verrichten. Abu Huraira sagte, ein Mann fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, manchmal fahren wir auf dem Meer und nehmen ein wenig Wasser mit. Wenn wir es für den Wudu verwenden, werden wir Durst bekommen. Dürfen wir Meereswasser für den Wudu verwenden? Er sagte, das Wasser des Meeres ist reinigend und das darin Verendete ist zu essen erlaubt. Dieser Hadith ist ein sehr, sehr wichtiger Hadith in Bezug auf das Thema Tahara. Denn das Wesentliche, was in diesem Hadith drinsteckt, ist, dass das Meereswasser Tahur ist. Und ihr wisst, das Wasser ist entweder Tahur, das heißt selbst rein und reinigend. Das heißt, man darf es auch verwenden für Ghusl, für Wudu. Oder es ist nur Tahir. Das heißt, es ist sauber, man darf es vielleicht trinken, man darf damit kochen, aber man kann es eben nicht zum Reinigen für Wudu und für Ghusl verwenden. Oder es ist Mutanajjis. Das heißt, es ist verunreinigt durch irgendwelche Najasa, Unreinheiten. Und aus diesem Hadith erfahren wir, dass das Meereswasser Tahur ist. Dieser Hadith beinhaltet viele andere schöne Aspekte. Dazu gehört, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhuma, dadurch, dass sie nachgefragt haben, wussten, dass nicht alle Wassersorten die gleiche Urteile erhalten. Ja, das ist ein Argument für die Gelehrten, die das Wasser in drei Teile teilen, nämlich Tahur, Tahir und Mutanajjis. Denn das ist die Einteilung der Mehrheit. Andere Gelehrte sagen, es gibt bei mir nur Tahir und Mutanajjis. Sie sagen, es gibt nur zwei Sorten. Und das ist dieser Hadith ein Argument, wie gesagt, für die Mehrheit. Aus diesem Hadith erfahren wir ebenfalls, dass der Prophet a.s.w. das bekommen hat, was man nennt im Arabisch als Jawami'ul Kalim. Das heißt, Allah hat ihm die Fähigkeit gegeben, Sätze zu sprechen, die kurz und prägnant sind. Kurz und prägnant sind. Das heißt, wenig Worte, aber von der Bedeutung her reich. Von der Bedeutung her reich. Und es kommt noch, was die Gelehrten auch erwähnt haben in diesem Zusammenhang, dieser Hadith weist darauf hin, dass es nicht verpönt ist, wenn man sieht, dass der Fragende etwas fragt, aber man ihm noch einen weiteren Tipp auf den Weg geben kann. Weil der Fragende hat ja nicht gefragt nach Verendeten aus dem Meer. Hat er nicht gefragt. Verendete aus dem Meer ist alles, was natürlicherweise verstorben ist aus dem Meer. Er hat nicht danach gefragt. Aber trotzdem, der Prophet weiß, dass es eine Sache ist, die bei ihm vorkommen wird. Und er hat es ihm erlaubt. Und daraus wissen wir, dass die Meerestiere, dass bei Meerestieren keine Schächtung voraussetzen ist. Ja. Sondern Meerestiere halal sind zu essen, egal wer sie geangelt hat. Ein Muslim, ein Kitabi, ein Mulhid, egal wer sie geangelt hat. Und dass die Tasmiya, die für Landtiere voraussetzen ist, bei Meerestieren keine voraussetzen ist. Warum? Weil das Verendete ist ja schon gestorben, bevor man es sozusagen in die Hand bekommen hat und hätte irgendwie was damit machen können. Ja. Sondern den Fisch angelt man und darf man essen, auch ohne Tasmiya. Beziehungsweise es gibt keine Tasmiya diesbezüglich, außer die Tasmiya, dass man vom Essen immer Bismillah sagt, damit Allah subhanahu wa ta'ala das Essen segnet. Dann kommen wir zu dieser Thematik, dass man eben was anderes als Tahur-Wasser zum Wudu und Tayammum verwendet. Und zwar heißt es 42 den Wudu mit Nabith. Ja, was ist Nabith? Nabith kommt vom Wort Nabatha und bedeutet werfen. Und gemeint ist, dass man eine Frucht, wie zum Beispiel Datteln, in Wasser einlegt. Und das hat die Frau Aisha radiallahu anha für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht. Sie hat ihm Datteln in Wasser eingelegt, über Nacht stehen lassen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das am nächsten Morgen getrunken, das Wasser getrunken. Das schmeckt dann süßlich nach Datteln. Und diese Angelegenheit, dieses Getränk nennt man Nabith. Und das darf man dann auch trinken, eins, zwei, aber nach drei Tagen muss man es wegschütten. Warum? Weil dann fängt es irgendwann an zu gären. Und damit es eben daraus kein Khamr wird, muss man es vorher trinken. Und Nabith heutzutage verstehen viele darunter, auch in manchen Überlieferungen, versteht man darunter Wein. Ja? Aber das ist ja natürlich nicht jeder damit gemeint. Gemeint ist das, was ich gerade eben erklärt habe. Das kann man auch mit anderen Früchten machen, einfach einlegen. Und dann trinkt man halt, wie man eine Art Saft heutzutage trinkt. Auf jeden Fall ist die Frage, darf man mit Nabith den Wudu vollziehen? Denn dieses Wasser ist ja jetzt nicht mehr Tahur. Denn es hat ja seinen Geschmack geändert, seine Farbe geändert, den Geruch geändert, alles hat es geändert. Und dann heißt es in dieser Überlieferung, Abdullah ibn Mas'ud berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Nacht, in der die Djinn zu ihm kamen, zu ihm sagte, was hast du in deinem Lederbeutel? Er sagte Nabith. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, Nabith entsteht aus guten Datteln und reinigendem Wasser. Nabith entsteht aus guten Datteln und reinigendem Wasser. Auf Arabisch, Tamratun tayyiba wa ma'un tahur, könnte man auch anders übersetzen und sagen, gute Datteln und reines Wasser. Gute Datteln wortwörtlich heißt und Tahur Wasser. Und das, man versteht darunter, als würde er das als Tahur bezeichnen. Und wenn das so ist, dann darf man es natürlich verwenden für den Wudu, für den Russen. Ja? Nur eben, dass die Überlieferung nicht authentisch ist, wie einige Imame darauf hingewiesen haben. Insofern diese Überlieferung, man darf nicht danach handeln und es gilt für uns grundsätzlich wie heißt es, gilt für uns grundsätzlich, dass man nur mit Tahur-Wasser den Wudu und den Ghusl vollziehen darf. Allahu Akbar. Alqama sagte, ich sagte zu Abdullah ibn Mas'ud, wer von euch war in der Nacht der Jinn mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam zusammen? Er sagt, niemand von uns war mit ihm zusammen. Die Nacht der Jinn, auf die hat Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 46, Surah Al-Ahqaf, hingewiesen, am Ende Surah Al-Ahqaf. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ Surah, Vers 29. Und denn der Prophet Sassim hat sich mit den Jinn mehr als einmal getroffen, denn er war ja der Gesandte Allahs zu den Menschen, aber auch zu den Jinn. Sie benutzen den gleichen Koran wie wir, die gleiche Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie haben auch keinen neuen Gesandten nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber niemand war dabei. Das war auch eine, manche dachten, er wäre dabei, aber das ist eine andere Thematik. Über Ata ist überliefert, dass er es verabscheute, Wudu mit Milch oder Nabith zu machen. Er sagte, Tayammum ist mir in so einem Fall lieber. Ja, und das weist darauf hin, dass er eben Zweifel gehabt hat, ob das damit erlaubt wäre. Denn Tayammum darfst du nur machen, solange du kein Wasser zur Verfügung hast, richtig? Und wenn das Wasser da ist, aber es ist nicht Tahur, sondern es ist Tahir, dann ist eben die Frage, ob man es benutzen darf. Und auch er sagt ja in diesem Fall lieber Tayammum machen. Ja. Weil es geht nicht um irgendeine Form von Wasser, egal welcher Form es jetzt vorhanden ist, egal ob sein Geruch sich geändert hat, Geschmack und Farbe. Nein, es geht darum, dass das Wasser so da ist, wie es in seiner ursprünglichen Form mal da war. Ursprüngliche Form ist eben wie Meereswasser, Quellwasser, Regenwasser, Seewasser, Flusswasser, Hagel und so weiter. Abu Khalda sagte, ich habe Abu al-Aliyah über Folgendes gefragt. Abu al-Aliyah ist einer von Tabi'in. Jemand ist Junub und hat kein Wasser bei sich, sondern nur Nabith. Soll er sich damit waschen? Er sagte nein. 43. Darf man beten, wenn man dabei die Notdurft unterdrücken muss? Abdullah ibn al-Arqam zog als Führer einer Gruppe zu Hajj oder Umrah. Eines Tages wollte er das Salah beginnen. Das Subh-Salah. Also das Fajr-Salah. Da sagte er, jemand von euch soll vorbeten. Und er selbst ging zum Abort und sagte, ich hörte nämlich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes sagen, wenn jemand zum Abort gehen muss und das Salah beginnt, so soll er zuerst die Notdurft verrichten. Aus diesem Hadith natürlich entnehmen wir die allgemeine Regel, dass es beim Salah eines der wesentlichen Ziele des Salah ist, dass man auch Khushu' im Salah hat. Und das widerspricht der Tatsache, dass man auf Toilette gehen muss. Deswegen sagt der Gesetzgeber dir, verrichte erst deine Notdurft. Selbst wenn du dadurch das Anfang des Gebetes verpassen, den Anfang des Gebets verpassen würdest, selbst wenn du dadurch die Gemeinschaft verpassen würdest, denn die Gemeinschaft ist zwar ein großes Gut, aber nicht so wichtig, wie dass du eben in deinem Gebet dich konzentrieren kannst auf dein Gebet, auf dein Gespräch mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Und aus diesem Hadith nehmen wir auch eine schöne Benehmregel, schöne Anstandsregel dieses Sahabi radiallahu ta'ala anhu, und zwar, dass er nicht egoistisch war, sondern dass er hat die Leute beten lassen, weil er abgeschätzt hat, und das ist eben eine Abschätzungssache, abgeschätzt hat, dass die Leute jetzt gerade beten wollen und das Hinausschieben eine Erschwernis wäre für die Leute. Deswegen sagte er, lass sie beten, und wenn ich dann den Wudu vollzogen habe, kann ich immer noch mich ans Gebet anhängen. Ja? Manchmal ist das sinnvoll und manchmal ist es besser, wenn die Gemeinschaft wartet auf den Imam. Aber das ist eine Ansichtssache des Imam. Der Imam schätzt das ab, wie er die Situation einschätzt. Okay? Das ist eine wichtige Sache, denn wir können nicht immer sagen, dass es besser ist, dass irgendjemand vorbetet, weil vielleicht gibt es gerade im Moment niemanden, der geeignet wäre, die Leute jetzt im Gebet anzuführen, oder man ist auf der Reise und die Leute haben Zeit, sie sind sowieso sich nur am Unterhalten und sie jetzt noch 5 Minuten länger warten, ist überhaupt kein Problem. Oder er sieht, die Leute beten sowieso noch gerade Sunna, dann lassen sie einfach zu Ende beten. Je nachdem. Oder er weiß, es länger dauert bei ihm, bis er wieder zurückkehrt, oder ob es schneller geht. Das sind alles Sachen, die er abschätzt und dann auch verantwortet. Abdullah ibn Muhammad, der Bruder von Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, sagte, Einmal, Al-Qasim ibn Muhammad ist der Sohn des Sahabi Muhammad ibn Abi Bakr al-Siddiq, radiallahu anhuma. Al-Qasim ist selbst ein Tabi'i und man zählt ihn zu den Fuqaha von Medina. Einmal waren wir bei Aisha, als ihr Essen gebracht wurde. Dann stand Al-Qasim auf, um zu beten. Da sagte sie: Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, es wird nicht gebetet, wenn das Essen bereit ist. Und auch nicht, wenn man seine kleine oder große Notdurft verrichten muss. Auf Arabisch: La yusalla bihadrati al-ta'am, wa la wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Hier sehen wir auch sehr schön, dass man, wenn man kann, immer möglichst mit Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam wortwörtlich argumentiert. Besser als man sagt, natürlich, da gibt es einen Hadith, der besagt das so und so. Ja, wenn du das besser hinkriegst, wortwörtlich hinkriegst, ist es viel überzeugender für dein Gegenüber, wenn du es wortwörtlich ihm zitieren kannst. Und dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam stimmt überein mit dem Hadith, den wir vorher gesehen haben. Und deswegen sagen die Gelehrten in diesem Zusammenhang, wenn man das Bedürfnis hat, auf Toilette zu gehen, dann soll man auf jeden Fall erstmal sein Gebet hinausschieben und dann erstmal sein Notdurft verrichten und danach erst beten. Die Gültigkeit des Gebetes ist eine andere Angelegenheit. Die Gültigkeit des Gebetes, ob das Gebet gültig ist oder nicht, ist eine Sache. Ob man dafür belohnt wird oder nicht, ist eine andere Sache. Denn es kann sein, dass ich das Gebet gültig verrichte. Ich habe die Reinheit, ich habe die Gebetsvoraussetzungen eingehalten, ich habe die Pflichten des Gebetes verrichtet und dann gehe ich davon aus, mein Gebet gültig ist. Ja, ich kann dann nicht sagen, ich muss nochmal beten. Aber die Frage ist, was hast du von einem Gebet, bei dem du geistig abwesend bist und nur daran denkst, dass der Imam schnell zu Ende ist, fertig ist, damit er auf Toilette liegen kann. Okay? Und das ist ein schwerer Fehler, den man des Öfteren macht. Und die Regel ist eigentlich ganz einfach, dass man einfach sich an diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam hält. Möge Allah mir und euch den Taufiq dafür geben, dass man es macht. Dann ebenfalls: Es wird nicht gebetet, wenn das Essen bereit ist und auch nicht, wenn man seine kleine und große Notdurft verrichten muss. Hier zeigt uns diese Regel, dass es beim Salah, dass der Khushu' im Salah ein wirkliches Gut ist, wirklich wichtig ist, dass diese Sache sich nicht beschränkt auf diese Regel mit der Notdurft, sondern auch, wenn das Essen bereit ist. Ja, und natürlich ist damit gemeint, Essen ist bereit und man hat Hunger. Und man will essen. Okay? Ansonsten, wenn jemand randvoll satt ist, warum soll er sich hinsetzen und weiter essen? Deswegen hier sagt man, hier muss man schon den Sinn des Hadiths verstehen. Wenn man den verstanden hat, dann weiß man auch, dass es nicht nur um diese Situationen geht. Ja? Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Stell dir mal vor, jemand macht Essen in den Ofen. Essen in den Ofen. Okay? Und er hat Angst, dass das Essen verbrennt. Denn bei manchen Speisen muss man aufpassen, wann man das. Jetzt stell dir vor, jetzt geht er schnell beten und hat die ganze Zeit Angst, dass er das Essen verbrennt oder dass er beim Kuchen in der richtigen Zeit den Kuchen aus dem Ofen genommen hat und ähnliches. Ja? All das sind Gründe, die, wo man sagt, hör mal zu, mach erstmal die Sache zu Ende und danach fängst du an zu beten. Oder du hast ein Feuer brennen, wie in deinem Ofen oder zum Kochen, und du hast Angst, das Feuer unbeaufsichtigt zu lassen, dass das Feuer irgendwie sich ausbreitet. All diese Angelegenheiten fallen in die gleiche Kategorie. Du sollst ein Gebet verrichten, bei dem du nicht abgelenkt bist und dich konzentrieren kannst auf deinen Herrn subhanahu wa ta'ala. Thauban berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, folgende drei Dinge darf niemand tun. Niemand darf andere im Salah anführen und dabei ein Dua sprechen, das nur ihm selbst gewidmet ist. Wer dies dennoch tut, betrügt sie. Das heißt, die Betenden. Und man darf auch nicht in ein Haus schauen, bevor man um Erlaubnis bittet. Wer es dennoch tut, ist schon eingetreten. Und man darf auch nicht beten, wenn man seine Notdurft unterdrückt, bis man sich davon erleichtert hat. Dieser letzte Teil des Hadithes ist der eigentliche Grund, warum der Imam Abu Dawud diesen Hadith erwähnt hat. Aber zusätzlich trotzdem sagen wir, das erste Verbot, dass man Imam ist im Salah und ein Dua spricht nur für einen selbst, ist eine Art Betrug den Betenden hinter einem. Gemeint ist hier das Bittgebet, dass man laut spricht. Ja? Ansonsten, wie zum Beispiel im Muttergebet, man spricht, deswegen der Imam beim Muttergebet auch wenn überliefert ist, Allahumma ghfir, Allahumma hdini fi man hadait, das ist die Singularform, man macht Dua für einen selbst, um Rechtleitung. Trotzdem, der Imam sagt das nicht im Salah. Man sagt, Allahumma hdina fi man hadait. Ihdina heißt, leite uns recht. Okay? Das heißt, du änderst es um, warum? Weil sonst hättest du nur Dua für dich selbst gemacht. Das ist ein Widerspruch zu diesem Hadith. Ansonsten, wenn du leise betest, zum Beispiel bist zwischen den beiden Niederwerfungen, sagst du, Rabbi ghfirli, mein Herr, verzeih mir, ist überhaupt gar kein Problem. Da musst du nicht die Pluralform deswegen verwenden. Und dadurch kommen alle Hadith in Einklang. Ja. Abu Huraira berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, niemand, der an Allah und den letzten Tag glaubt, darf beten, während er seine Notdurft unterdrückt, bis er sich davon erleichtert hat. Hiernach erwähnte er in etwa dasselbe wie vorher mit den Worten, und es ist niemandem, der an Allah und den letzten Tag glaubt, erlaubt, anderen Gebet ohne ihre Erlaubnis anzuführen und auch nicht ein Dua zu sprechen, das ausschließlich für ihn selbst gilt. Wenn er dies dennoch tut, betrügt er sie. Das heißt, die beten hinter ihm. Abu Dawud sagte, dieser Hadith gehört zu den Hadithen der Leute aus Großsyrien. Niemand außer ihnen hat Anteil daran. Aus diesem Hadith entnehmen wir die gleichen Regeln, die wir auch vorher schon gesagt haben. Und es stärkt praktisch das, was wir vorher erwähnt haben. Und hier gibt es noch einen Zusatz. Und niemandem erlaubt, der an Allah an den letzten Tag glaubt. Aber diese Aussage ist natürlich noch strenger. Ja, wenn jemand sagt, wer an Allah an den letzten Tag glaubt, soll das und das machen. Also er spricht hier den Gläubigen an. Es würde ihm sagen, wenn du glaubst, dann achte auch hierauf. Und auch nicht, dass man andere im Salah ohne ihre Erlaubnis anführt. Und das ist ein Hinweis darauf, dass zu den übelsten Imame diejenigen gehören, die von der Gemeinschaft nicht akzeptiert sind und trotzdem die Leute sich den Leuten aufdrängen. Ja? Und das merkt man auch, subhanallah, wie übel es ist, wenn ein Mensch sich anderen Leuten aufdrängt. Jemand, der absichtlich zum Beispiel nach vorne geht und will unbedingt vorbeten. Ja? Obwohl er nicht dafür geeignet ist. Das ist ein Punkt. Weil wenn er dafür geeignet wäre, würden die Leute das akzeptieren. Aber wenn er nicht geeignet ist für diese Sache, dann soll er das lassen. Deswegen sagt auch der Prophet, wenn du ein Volk besuchst, wenn du Leute besuchst, dann führe sie nicht im Gebet an, sondern einer von ihnen soll sie anführen im Gebet. Ja? Warum? Weil hier, du kommst in die Moschee und dann kommt, betet jemand und du bist Teil dieser Moschee, im Sinne von, du bist hier seit Jahren in der Moschee, und plötzlich kommt irgendein Fremder und keiner weiß, warum er vorbetet. Weder der Imam hat ihm gesagt, geh nach vorne, noch der Vorstand hat ihm gesagt, geh nach vorne, er setzt sich einfach und betet einfach vor. Dann würde er denken, was soll das? Das ist unverschämt. Wer bist du? Selbst wenn er am meisten Koran auswendig kann. Selbst dann, weil er sagt, wenn du jemanden besuchst, dann sollst du sie nicht anführen im Gebet, sondern einer von den Leuten soll sie anführen. Wenn die Leute dir sagen, tfaddal, bete du vor, ist kein Problem, ist was anderes. Da haben sie dir aber die Erlaubnis gegeben. Versteht ihr? Das gilt nicht nur für den Imam, gilt auch für den Muadzin. Ja. Wenn jemand kommt und das Mikrofon nimmt und den Adhan ausruft, obwohl die Leute das nicht wollen, das ist auch übel, ein übler Charakter. Kein Mensch mag das. Jeder Mensch lehnt so etwas ab. Ja. Und wenn der Adhan dann auch noch falsch ist, ist es noch umso schlimmer. Aber das ist ja genau der Punkt. Wenn jemand nicht dafür geeignet, wenn die Leute geeignet wären, dann würden die Leute es auch akzeptieren, seht ihr? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand geeignet ist und die Leute lehnen es ab, das ist dann eher, weil sie ihn vielleicht nicht kennen. Ja. Aber ansonsten, was für ein Problem hast du, wenn jemand das Gebet anführt und er ist geeignet, er kennt den Koran auswendig und er kann auch den Koran richtig lesen. Warum sollten die Leute ihn ablehnen? Deswegen meistens die Ablehnung kommt, weil er fremd ist, weil er es falsch macht, ja. Weil er vielleicht auch selbst nicht moralisch, ein gutes moralisches Vorbild, ein religiöses Vorbild ist, all diese Möglichkeiten sind da, aber die Menschen sind ja nicht blöd, die Menschen lehnen ja nicht etwas grundlos ab. Wallahu a'lam, an der Stelle machen wir Stopp, im 91. Hadith, nächsten Woche im 92. Hadith weiter, Ithnillahi subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu wa sallam, wa barak Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira. Sondern Harissa, steht auch hier unten, ist ein Gebäck aus Mehl oder ein Gericht aus Fleisch und Weizengrütze. Sie fand sie betend vor. Das heißt, sie, die Mutter von Dawud, fand Aisha, radiallahu anha, betend vor. Sie gab ihr ein Zeichen, das Essen hinzulegen. Dann kam eine Katze und fraß davon. Als sie mit dem Gebet fertig war, aß sie von der Stelle, von der auch die Katze gefressen hatte. Dann sagte sie, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sprach, sie ist nicht unrein, sie gehört zu denjenigen, die oft bei euch ein- und ausgehen. Und ich sah den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam mit dem übrig gebliebenen Wasser einer Katze den Wudu durchführen. Insofern dieser Hadith zeigt uns sehr schön, dass die gleiche Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam von zwei unterschiedlichen Sahaba gleich verstanden worden ist. Und der Nutzen aus der zweiten Belieferung ist natürlich diese Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die in Einklang ist mit seiner Aussage, die er gemacht hat. Und das ist natürlich die stärkste Argumentation für uns, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt hat und wir auch ihn gesehen haben, dass er auch so gehandelt hat, dann ist für uns diese Angelegenheit klar und deutlich. Wallahu a'lam, machen wir hier Stopp bei dem Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen und uns die Sunna lehren und uns den Erfolg verleihen, sie in die Tat umzusetzen und weiterzugeben. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.